Es gibt ein Ziel, das sehe ich im Glauben, wonach das Herz sich sehnt auf Erden hier. Will auf dem Weg der Feind den Mut mir rauben, dann flehe ich, Herr Jesus, bleib bei mir. Will auf dem Weg der Feind den Mut mir rauben, dann flehe ich, Herr Jesus, bleib bei mir. Die Welt verspricht mir oftmals viel im Leben, versucht mich dir nicht treu zu dienen hier. Doch will ich dir allein mich nur ergeben und bitte dich, Herr Jesus, bleib bei mir. Doch will ich dir allein mich nur ergeben und bitte dich, Herr Jesus, bleib bei mir. Ich möchte nichts vom sündigen Vergnügen, mir ist dein Weg, dein Wille teuer hier. Wird oft der Kampf auch heiß im heiligen Kriege, ist dies mein Trost, mein Jesus, bleib bei mir. Wird oft der Kampf auch heiß im heiligen Kriege, ist dies mein Trost, mein Jesus, bleib bei mir. Und soll mein Weg durch schwere Trübsal gehen, drückt auf Verleumdung, Spott mich nieder hier, so will ich doch auf dich im Glauben sehen. Um eins nur flehen, Herr Jesus, bleib bei mir. So will ich doch auf dich im Glauben sehen. Um eins nur flehen, Herr Jesus, bleib bei mir.